best as I could. But now it's all on top of our heads. You know I couldn't just leave him there. But we tried. But we saw. You know the time we stood. I showed you where I first fell. That the weather and the birds could smile. Das waren Cloud Boat, zwei Herren aus London, einmal Sam Ricketts und dann Tom Clark. Die beiden kennen auch einen anderen Bekannten aus dem Music-Business, nämlich, wie heißt er noch gleich hier, James Blake. Ähnlich soulig klingt zumindest die Stimme hier bei dem neuesten Album von Cloud Boat. Model of You, das zweite Werk von diesem Duo aus London. Und ja, ein bisschen pathetisch manchmal vom Sound her, ein bisschen überladen das Ganze. Hideaway, der Track gerade eben ganz frisch erschienen, dieses Album. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Sunlux. Sisyphus sind dabei, dann ganz großartig ist der John Steel Singers, P.S. I Love You, The Moons, dann noch Joyce Maynor und hier geht's weiter mit Tricky. Musik Das war Tricky mit dem Track Nicotine Love. Schon fast ein House-Track. War mir ganz neu, dass Tricky auch House-Musik macht. Aber warum nicht? An den Vocals gerade zu hören war Francesca Belmonte. Der Name sagt mir selbst nichts, aber vielleicht ja eine Dame, die er hier für sich entdeckt hat für sein kommendes Album. Adrian Thaws. Man darf gespannt sein, was Tricky diesmal aus seiner Trickkiste hervorholt. Eine Trickkiste aufgemacht hat auch Son Lux alias Ryan Lott. Der hat im letzten Jahr mit Lantern eine ganz, ganz tolle Platte veröffentlicht. Jetzt gibt es dazu Remixe, Alternate Worlds heißt das Ganze. So auch hier dieser Titeltrack, in Klammern dann Alternate Age. Thank you. Alternate World, Alternate Age. Das war ein Track von Sunlux von der Alternate Worlds EP. Das Ganze eigentlich kein Remix, sondern fast neue Bearbeitung, muss man sagen, von 4 ausgewählten Tracks von dem Album Lanterns. Letztes Jahr erschienen, ganz, ganz tolle, großartige Platte. Und ja, Ryan Lott, der Kopf hinter Sunlux aus New York, kommt. Er hat sich nochmal ins Studio gewagt mit einigen Gastmusikerinnen und Gastmusikern. Vor allen Dingen an den Vocals waren andere Leute teilweise mit dabei. Das Ganze dann ein bisschen mehrstimmiger aufgenommen und manchmal auch ein bisschen reduzierter, wie zum Beispiel bei diesem Track hier, der heißt Lost It to Trying und dann neuer Titel in Klammern gesetzt, Mouth Only Lying, fast schon so eine Art A Cappella-Version, wenn man den Originaltrack kennt, einfach so ein bisschen die Beats rausgenommen und die Handbremse angezogen. Lost It in Trying, Mouth Only Lying. Das war Sunlux, der Track hier, als ja, neue Version von seinem Alternate Worlds EP-Projekt sozusagen. Der Ryan Lott von Sunlux hat mehrere Eisen im Feuer. Er macht auch mit bei Sisyphus. Das ist eine Band, die sich früher SSS nannten, aber aufgrund der Nähe zur SS, also zur Nazi-SS, dann ihren Namen doch nochmal umgewandelt haben in Sisyphus. Und Ryan Lott ist hier unterwegs mit Serengeti, einem Hip-Hopper aus den USA, und dann noch Sufjan Stevens, also auch dreimal das S, deshalb auch dieser damalige Name SSS. Sufjan Stevens kennt ihr ja als Singer-Songwriter, Ryan Lott eben gerade als Sunlux vorgestellt, und Serengeti hat auch schon mal eine Platte auf Antiken veröffentlicht, die ziemlich gut war. Die drei also hier am Start. Unterschiedlichster geht's eigentlich gar nicht. Singer-Songwriter, Elektronik und Hip-Hop zusammen. Hier kommen sie mit ihrem Track Calm It Down. Feel like you just can't stop jumping and bumping when you feel like you just can't stop sending telegrams after telegrams, and when you feel like throwing all your books in the air, you need to catch it. Just catch it when you feel like you just can't stop. Can't stop. Twisting and turning and burning shit. Wait a second. You need to calm it down. Calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. Outbreak. You need to calm it down. Mine is the fury. Mine. Down. Das war ein Track von Sisyphus, der fängt ganz Hip-Hop-klassisch an, also Hip-Hop-Indie-klassisch, wie das man vom Antican kennt, wo sonst Serengeti seine Platten veröffentlicht. Und dann zum Schluss, ja, typisches Singer-Songwriting, wie man es von Sufjan Stevens kennt, wo ist Ryan Lott abgeblieben mit Sun Lux, der hat wahrscheinlich die Brücke geschlagen zwischen den beiden. Und ja, das Ganze vom gleichnamigen Album Sisyphus betitelt, drei bekannte Herren, eine Supergroup könnte man fast sagen, kein super Album geworden, trotzdem spannend zu sehen, wie diese drei, ja, Künstler, die ja ganz unterschiedliche Sachen machen, hier dann doch unter einem Hut kommen. Und man hört wirklich bei einigen Tracks ziemlich gut raus, wer da, sag ich mal, Oberwasser hatte beim Songwriting und wer dann eher mal kleine Brötchen gebacken hat. Auch hier nochmal ein Track von Sisyphus vom gleichnamigen Album Take Me. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der Track Happy Before von den John Steel Singers. Die haben gerade mit Everything's a Threat eine ganz, ganz tolle Platte veröffentlicht. Ist hier Album der Woche beim Sunday Service. The John Steel Singers kommen aus Brisbane, also aus Australien, und sind dort wahrscheinlich schon eine ganz, ganz große Nummer. Immerhin gibt es die Band auch schon seit 2007, haben dort diverse Alben veröffentlicht, haben Preise eingeheimst und hatten auch ziemlich hohe Chartplatzierungen, mit denen sie aufwarten können. Und da Australien so ein bisschen für uns das andere Ende der Welt ist, braucht es da manchmal doch etwas länger, auch in Zeiten des Internets und der schnellen Datenverbindungen, bis dann Musik von dort auch mal hier rüber schwappt. Das ist ja in diesem Fall auch mal ganz positiv und sympathisch. Sympathisch auch The John Steel Singers, die ja musikalisch sich im großen Fundus der 60s Pop bedienen, ohne dabei jedoch auf die zum Beispiel Psychedelic sich zurückzuziehen oder einlassen, wie das Tame Impala zum Beispiel machen, die auch aus Australien kommen. Stattdessen gibt es hier ganz, ganz klassischen Pop, wie gerade eben gehört bei dem Track Happy Before. Auch der nächste kann dem in nichts nachstehen. Da heißt Everything's a Threat, der Titelsong des Albums hier. Was für ein wahnsinniger Popsong hier. Everything's a Threat, Titelsong vom neuesten Album von The John Steel Singers. Der Name übrigens kommt daher, dass eins der Bandmitglieder mal so ein Kuscheltier hatte, als er klein war. Das nannte sich John Steel. Deshalb The John Steel Singers, dieser Bandname also hier. Entsprechend eine kleine Hommage an die eigene Kindheit. Die Songs auf diesem neuesten Album sind extrem ausgetüftelt und auf den Punkt gebracht. Perfekte Songs, wie sie wahrscheinlich in der School of Pop gelehrt werden. Dozent war in diesem Fall der Ex-Go-Betweens-Kopf Robert Foster. Der kommt ja auch, zumindest die Go-Betweens kamen ja damals aus Brisbane auch. Und Robert Foster ist seit einiger Zeit nicht nur Musiker, sondern auch Musikkritiker bei dem australischen Magazin The Monthly. Kommt monatlich raus, wenn man sich vorstellen könnte. Hat auch schon so einige Preise Preise eingeheimst für seine Kolumnen und hat wahrscheinlich auch diese Band so ein bisschen für sich entdeckt, hat die als Mentor begleitet, war als Produzent mit im Studio und nimmt die Band auch als Backing-Band, zumindest einige davon, bei seiner eigenen Live-Tour mit als im Begleitprogramm sozusagen als Musiker. Und das ist wahrscheinlich die beste Lehre, die man als Musiker machen kann, bei Robert Foster mit auf Tour zu gehen. The John Steel Singers also hier mit Everything's a Threat, Album der Woche beim Sunday Service. Dort ist auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de. Und ein weiterer ziemlich guter Track von dieser Band heißt Common Threat. Wieder mal Threat im Titel hier. We'll be right back. Das waren P.S. I Love You. Bei so einem Bandnamen würde man eher an eine Boygroup denken oder ähnliches, die ganz, ganz seichte Sounds von sich geben, aber weit gefehlt. P.S. I Love You sind ein Duo aus Kalifornien, bestehend aus Paul Saunier und Benjamin Nelson. Die beiden machen schon ziemlich lange Musik. Ihr neuestes Album For Those Who Stay erscheint diese Woche und die klingen schon ziemlich schrammelig, krachig an mich bei einigen Songs sehr, an die ganz, ganz frühen Pavement. Also Lärmfaktor auf jeden Fall ziemlich hoch. Joyce Maynor sind eine Band aus Kalifornien. Die haben auch eine neue Platte veröffentlicht, Never Hungover Again betitelt. Hier geht's eher Richtung Emo-Core. Das waren Joyce Maynor, den Namen sich ausgedacht, zwei der Bandmitglieder, als sie mal betrunken in Disneyland rumtorkelten. Tja, so für dazu sind auch, sag ich mal, kleine Ausflüge dann doch gut. Joyce Maynor hier mit dem Track gerade eben, der hieß Christmas Card vom neuen Album Never Hungover Again. Auf dem Foto dann auch zwei Herren, die sich eine Dame, ein Herr, die sich so feuchtfröhlich in den Arm liegen und einen ziemlich seligen Gesichtsausdruck haben. Da ist der Kater, der Hangover für den nächsten Tag eigentlich schon fast vorprogrammiert. The Moons kommen aus England, veröffentlichen mit Mindwaves eine neue Platte. Hier ihr Track Society. Marry Me, das war ein Track von Always, schönster Pop hier in diesem Fall aus Kanada. Das war auch der Sunday Service für heute. Euch allen wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von einer Band aus Chemnitz. The Gentle Lurch heißen die. Veröffentlichen immer hier und da mal eine Platte, alle paar Jahre. Die dritte Platte, Working Man's Lurch, betitelt, ist wirklich eine ziemlich beachtenswerte Sache. Vor allen Dingen der Gesang von dem Sänger klingt manchmal so ein bisschen wie eine Mischung aus Will Oldham oder auch also Bonnie Prince Billy oder auch Stuart Staples von den Tindersticks. Großes Kino hier auf jeden Fall bei dem Track Nesting. Und ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. I am a bird eating spiders. I'm a building made of mud, wishing everything was just a little lighter. When the rain falls like a curtain and the power line has been cut, I'm a bird nesting ever since the west has been won. I'm a bird nesting in the last light of the sun. Thank you. be a minor bird above a hungry road, a Darwin finch, a minor bird above a hungry sea. But then we all just sat there, sullen and firm, like a cinerary urn. No change in spare, no signals sent. Totally towards beginnings, despite being part of one. One great continuous end. And the slough, come the water, come the me.